Bruder, fick das innere Luder. Alter, komm auf den Hype, Hyper, Hyper. Sei cool drauf, bitte kein Leider. Reines Gewissen, die ohne haben eh verschissen. Trauer keiner Bitch nach, kein bisschen. Scheiß auf die, die rumtricksen. Immer, immer wieder abwichsen. Den Nutten in den Arsch spritzen. Ich sage es gerade raus, es hat mich dabei nichts geritten. Ey Bruder, fick das innere Luder. Alter, komm auf den Hype, Hyper, Hyper. Sei cool drauf, bitte kein Leider. Reines Gewissen, die ohne haben eh verschissen. Trauer keiner Bitch nach, kein bisschen. Scheiß auf die, die rumtricksen. Immer, immer wieder abwichsen. Den Nutten in den Arsch spritzen. Ich sage es gerade raus, es hat mich dabei nichts geritten. Bei Daft, darum wollte ich dich noch bitten. Zwischen die Lippen reinficken. So sind die Sitten, damit wollte ich hier dich kurz heilkitten. Bleib taff, darum wollte ich dich noch bitten. Zwischen die Lippen reinficken. So sind die Sitten, damit wollte ich dich hier mal kurz heilkicken. Es dir die Möse warm machen, wie einen Pulli für deinen Leib sticken. Die zu kalt sind, gehen eh immer einen dicken. Nicht die, die zu meinem Beat nicken. Wie gesagt, die anderen gehen erst licken. Versucht ja auch keine Fat zu schippen. Wir auf die Schippe nehmen. Das verfickte Leben kann man sich wegen. Man Schicksal einfach nur übergeben. Sie uns die Kontrolle übernehmen. Manche zweifellos drüber reden. Deshalb und drüber eben. Trüger streben einfach nur nach dem Geld regen. Ich bin dagegen. Bin ich doch deshalb ein Segen. Zeig mir richtig, wer du bist. Bleib unwichtig und such Dist. Weil ich den ganzen Tag nur Scheiße frisst. Es geht nicht weiter und auch gar nicht höher, als du schon fliegst. Es lebt dich bis zum Scheiter, wie du bist. Eine Kobra, wenn du am Ende am Boden liegst. Los, lauf um dein Leben, weil du am Ende sowieso nicht mal das Sterben hinkriegst. Lieber in der Hölle geboren, wie im Paradies. Tot sein zu können, weil dein kurzes Leben sowieso nicht genießt. Selbst der Kopfschuss ist vergeben, wenn du Opfer nicht mehr siehst. Aus der Schwarz, kein Weiß, ich hart, ohne Scheiß. Scheiß auf alles, was ich zu denken weiß. Um die Bitch zu kränken, brauch ich nichts weiter außer meine Gleichgültigkeit. Zeig mir richtig, wer du bist. Bleib unwichtig und such Dist. Weil ich den ganzen Tag nur Scheiße frisst. Es geht nicht weiter und auch gar nicht höher, als du schon fliegst. Es lebt dich bis zum Scheitern, wie du bist. Eine Kobra, wenn du am Ende am Boden liegst. Los, lauf um dein Leben, weil du am Ende sowieso nicht mal das Sterben hinkriegst. Lieber in der Hölle geboren, wie im Paradies. Tot sein zu können, weil dein kurzes Leben sowieso nicht genießt. Selbst der Kopfschuss ist vergebens, wenn du Opfer nicht mehr siehst. Aus der Schwarz, kein Weiß, ich hart, ohne Scheiß. Scheiß auf alles, was ich zu denken weiß. Um die Bitch zu kränken, brauch ich nichts weiter außer meine Gleichgültigkeit. Ey Bruder, fick das innere Luder. Alter, komm auf den Hype, Hyper, Hyper. Sei cool drauf, bitte kein Leider. Reines Gewissen, die ohne haben eh verschissen. Trauer keiner Bitch nach, kein bisschen. Scheiß auf die, die rumtricksen. Immer, immer wieder abwichsen. Den Nutten in den Arsch spritzen. Ich sage es gerade raus, es hat mich dabei nichts geritten.